So, Fräulein, jetzt können Sie die Augenbinde wieder abnehmen, wa? Liebe Hörer von Radio Schottland, das war sicher die aufregendste Viertelstunde meines bisherigen Reporterinnenlebens. Ja. Erst habe ich meinen Kontaktmann getroffen, dunkler Anzug, Sonnenbrille und so. Der hat mir die Augen verbunden und dann hat er mich im Auto im wilden Zickzack durch die Stadt gefahren, bis ich nicht mehr wusste, wo ich war. Ja, so Mädel, nur komm mal zur Sache. Und nun befinde ich mich also in den heiligen Hallen der berüchtigten Firma. Berühmten und ehrwürdigen Firma, bitte. Ehrwürdigen Firma Räuber, Räuber und Partner. Genau. Um mit dem Geschäftsinhaber über eine revolutionäre Erfindung zu sprechen. Es geht um einen wirksamen Schutz vor Hauseinbrüchen und Diebstahl. Nennen wir es doch Ortsbegehung und Wertschöpfung. Meinetwegen. Und mit diesem speziellen Schutz möchten Sie in Zukunft alle ehrbaren Bürger auf ehrbare Weise mit dieser Erfindung hier vor dem Verbrechen schützen, wa? Ist es ein spezielles Schloss oder eine Panzerplatte? Nein, es ist dieses Ding hier. Ja, aber das ist ja eine ganz gewöhnliche Scheckkarte. Das ist es nur eben nicht. Das ist deine ganz persönliche Sicherheitskarte, die jetzt jeder von unserer Firma erhält, kapiert? Zum Schutz. Zum Schutz? Wovor denn? Na, für uns. Das können wir jetzt ja mal durchexerzieren, wa? Brieftasche, Herr Mehl, aber Dalli. Hey, Hilfe, Sie spinnen wohl, Sie Räuber. Ganz genau. So geht das los. Und dann zücke ich diese Scheckkarte und sag, Sicherheitskarte hier fällig. Den schützt Sie hundertprozentig vor einem Überfall von mir. Und ist viel billiger als Brieftasche wegnehmen. Bloß 50 Piepen für einen Monat Ruhe von mir? Na, ist das ein Angebot? Na, aber das ist doch Diebstahl! Na, eben nicht, Mann! Und das rechnet sich, Mädel! Was ist denn drin in der Brieftasche? 100 Piepen, siehste! Und mit der persönlichen Sicherheitskarte kriegst du es glatt für die Hälfte! Klasse Erfindung, wa?